Die vorliegende Grafik zeigt den Anteil ausländischer Studierender in Prozent. Auf der horizontalen Achse sind die Jahre von 1970 bis 2001 dargestellt, wobei von 1979 bis 1990 jeweils die Entwicklung von 5 Jahren zusammengefasst ist. Ab 1997 werden für jedes Studienjahr eigene Angaben gemacht. Auf der vertikalen Achse gibt es Informationen zu den Prozentzahlen in den verschiedenen Jahren. Die Grafik unterscheidet zwischen ausländischen Studienanfängern und ausländischen Studenten, die bereits studieren.